Twittering Machine. Hörspiel von Klaus Buhlert. Jetzt zwitschert es. Könnte ein Kuckuck sein. Sagen Sie mal Ohren. Sagen Sie mal Zunge. Sagen Sie mal. Sagen Sie mal Stimme. Stimme. Oder Lunge. Stimme. Stimme. Sagen Sie mal Stimme. Zwitschern Sie gern? Zwitschern Sie gern? Zwitschern Sie gern? Ich zwitschere gern. Sagen Sie mal Stimmband oder Nachtigall? Nachtigall. Sagen Sie mal Lerche. Sagen Sie mal Lerche? Sagen Sie mal Lerche. Ja, es beschäftigt die Ohren. Und die Zunge. Und die Lunge. Schlucken. Man kann es schlucken. Man kann mit den Stimmbändern schwingen. In der Mitte. Man kann es regulieren. Vor allem in der Mitte. Vor allem laut und leise, hoch und tief. Vor allem in der Mitte. Vor allem. Wie es den Hals reckt. Man kann dabei laufen, damit rumstehen, seine Notdurft verrichten. Man kann ein Ei legen. Was? Man kann ein Ei legen. Sagen Sie mal was. Ich kann Sie nicht hören. Was? Mut muss man machen. In Frankreich gab es die Marseillaise, das war noch Gesang. Da wussten alle, was gemeint ist, was Neues muss her. Alles schlaff, zu traurig, keine Frische, keine Künstler. Sagen Sie mal Tonträger oder YouTube. Sagen Sie mal YouTube. Sagen Sie mal YouTube. Sagen Sie mal Twitter. YouTube. Und sagen Sie mal Twitter. Zwitschern Sie mal. Na los, zwitschern Sie. Zwitschern Sie mal. Bitte, zwitschern Sie mal. Zwitschern Sie mal. Zwitschern Sie mal. Jetzt zwitschert es. Wieso zwitschert das so? Eine Kurbel. Dominant. Eine Kurbel, abgeschlossen von breiter Resonanzbasis. Diverse Vogelleiber ausgekapselt. Die Leiber recken sich, werden gereckt, stehen herum. auf blattlosen Vogelhalmen. Null Verästelung, nichts wird ausgewiesen. Wer und was? Könnte ein Kuckuck sein. Wie alt? 25. Wie alt wird sowas? Wie alt? 25. Ja, oder jünger. Zwitschert es mit Kraft oder kommt es auf die Geschwindigkeit an? Tonhöhe. Ja, Tonhöhe. Verstehen Sie etwas davon? Schwerkraft, Fliehkraft? Hier rein. Bewegung. Bewegung ist, wissen wir, noch lange kein Lebensbeweis. Aber die Symptome sind angenehm. Verführerisch. Die Erscheinungsform, das ist ein Scheißdreck. Der freie Wille, das ist auch ein Scheißdreck. Vor uns stehen Körper. Leiber recken sich. Was will ich in eurer Welt? John Smith ist ein Kaiser. Nicht der Kaiser von China. Auch nicht der Kaiser von Japan. Nein, John Smith ist Kaiser auf der Titanic. Alles riesig da, auf dem Schiff. Prächtig, ganz und gar aus Nickel. Aber spröde. Man muss sich in Acht nehmen. So kostbar. Und ein herrlicher Wald mit hohen Bäumen und einem tiefen See. Alles oben an Deck der Titanic. Reicht hinunter. Bis ans Meer. Das ist blau. Das ist kalt. Und tief. Große Schiffe segeln bis unter die Zweige. Da wohnt die Nachtigall. Und die singt herrlich. Ach. Glänzende Schiff, bewundern den Wald an Deck. Aber wenn sie die Nachtigall hören, sagen sie, die Nachtigall ist das Allerbeste. Was ist das denn? Fragt John Smith. Was denn? Die Nachtigall kenne ich gar nicht. Nein, nie davon gehört. Smith, Captain, ich werde suchen, ruft der erste Kavalier. Und ich werde finden. Also jetzt, denkt er. Oder nie. Er bleibt kurz stehen, lauscht nach der Stimme, stellt den Rumpf waagerecht, seine Beine gespreizt, weich in den Knien. Die starren Schöße seines Rockes stehen ab nach hinten. Also jetzt. Jetzt! Er muss den Blick heben, die Augen öffnen und die Ohren lauschen nach der Stimme. Nein, ich habe noch keine, flüstert der erste Kavalier. Ich denke immer. Immer. Ich denke immer. Immer in mir. Aber es wird sich finden. Für ihn. Ich denke immer. Nicht sprechen. Und auch für John Smith. Immer in mir. Immer. Ich denke immer. Nicht sprechen. Und wird's nicht so? Nicht sprechen. Dann wird es eben anders. Oder später. Nicht sprechen. Denken. Sie ziehen hinaus über Deck. Ich denke immer. Alle. Die halbe Brücke ist dabei. Als sie im besten Zuge sind, fängt eine Kuh zu brüllen an. Oh, sagt der erste Kavalier. Oh, nun haben wir sie. Das ist doch eine merkwürdige Kraft in einem so kleinen Tier. Die habe ich schon früher gehört. Oh, nein, das sind Kühe. Das brüllt aus dem Unterdeck, ruft der Mann im Ausguck. Hört, hört. Aber da sitzt sie. Der Mann im Ausguck zeigt nach dem kleinen grauen Vogel oben in den Zweigen. Still, linke Hand am Ohr, mit der anderen den Kragen gepackt, schaut der erste Kavalier hinauf, kein langer Blick. Wie simpel die aussieht. Meine vortreffliche kleine Nachtigall. Ich habe die große Freude, Sie zu einer Party heute Abend einzuladen, wo Sie den hohen kaiserlichen John Smith mit Ihrem charmanten Gesang bezaubern sollen. Ja. Ja. Doch. Doch, zwitschert die kleine höfliche Nachtigall. Abends singt sie im Salon auf der Titanic. Kaiser John Smith, treten Tränen in die Augen. Das geht ihm zu Herzen. Das geht ihm zu Herzen. Sie soll bleiben. Hier oben, auf der Brücke, bei ihm. 12 Stewards schlingen ein Seitenband um ihr Bein, an dem halten sie den grauen Vogel recht fest. Nein. Nein. Durchaus kein Vergnügen. Jetzt zwitschert es. Ah! Wie es den Hals reckt und denkt. Denkt? Denkt. Sich Gedanken zurechtlegt, dem Vergnügen der Synapsen hingibt. Das ist, was nicht sein kann. Und es tut, was nicht geht. Nur, damit man hört, hinhört. Rein hört. Zur Kenntnis nimmt. Wieso zwitschert das so? Sehr selten, sagen Sie. Das ruft doch zum Zeitvertreib. Weil man alles beim Wort nimmt. Rufen, das ist eine gefährliche Unterhaltung. Hanna nahm Henna, Annie nahm Emma. Alles kann dies heißen und jenes. Sprache schafft Hindernisse. Das Ding da steht rum, zwingt mich zu gucken. Da. Auf der Titanic spricht man vom merkwürdigen Vogel? Ich denke immer. Immer. Ich denke immer. Immer in mir. Und eines Tages kommt ein Bote nach oben auf die Brücke. Übergibt ein großes Paket an Smith, Captain, auf dem geschrieben steht: Nachtigall? Ich denke immer. Nicht sprechen. Nicht sprechen. Oder später. Kein Buch ist es, sondern ein kleines Kunstwerk. Eine mechanische Nachtigall, die der Lebenden gleichen soll. Aber alles mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt. Sobald man den Vogel aufzieht, bewegt sich der Schweif hoch und nieder. Und alles glänzt von Silber und Gold. 33 Mal singt er ein und dasselbe Stück und wird noch nicht müde. Das ist herrlich, sagen alle. Meine Herrschaften, bei der kleinen grauen Nachtigall kann man nie wissen, was kommt. Meine Herrschaften. Aber beim Kunstvogel ist alles hübsch und bestimmt. Alles erklärbar. Die Walzen liegen so oder so. So oder so. Werden vor- und zurückgedreht. Eins folgt aus dem anderen. Das ist herrlich, sagen alle. Aber die Küchenjungen hören alles und antworten: Es klingt hübsch genug. Auch die Melodien gleichen sich. Doch es fehlt etwas. Wir wissen nicht, was. Die kleine graue Nachtigall verschwindet von der Brücke der Titanic und wird zurück in den Wald an Deck verwiesen. Aber eines Abends, als Smith Captain im Bett liegt und zuhört, sagt es inwendig im neuen Vogel: Schwupp! Da springt etwas. Schnurr! Alle Räder laufen herum und dann steht die Musik still. John Smith springt hoch und lässt den Uhrmacher kommen. Doch der Vogel muss trotzdem sehr geschont werden. Die Zapfen sind abgenutzt. Unmöglich, neue so einzusetzen, dass die Musik sicher geht. Da ist nun große Trauer. Und so still ist es. Und so still. Hoch über der Titanic steht der Mond und scheint auf den Kapitän und den Kunstvogel. Musik! Musik! Der arme John Smith kann kaum atmen. Es ist gerade, als ob etwas auf seiner Brust säße. Ja. Musik! Musik! Er schlägt die Augen auf. Und da sieht er, dass es der Tod ist. Mit einer goldenen Kapitänsmütze auf dem Kopf und der Schiffsglocke aus Messing in seiner Hand. Du Kleiner! Du kleiner, herrlicher Goldvogel, singe doch, singe! Schreit John Smith, der Kaiser auf der Titanic. Aber der Vogel steht ganz still. Es ist niemand da, ihn aufzuziehen, und sonst singt er nicht. Du kleiner, herrlicher Goldvogel, singe doch, singe! Es ist so still, so schrecklich still. Da klingt auf einmal vom Wald her der herrlichste Gesang. Es ist die kleine graue Nachtigall auf einem Zweig. Geh in die Knie. Zeig deine Zähne. Die Zunge in Fetzen brüllt weiter den Song. Und wer hier aufsteht, der bleibt liegen. Nicht zu gewinnen, wenn ich verliere. Nimm meine Haut, zieh sie dir ab. Krieg rein, vergiss die Angst davor. Und jetzt fühlst du dich schon viel besser. Spuck drauf, fang es ein, fang es ab. Mach es kaputt, vergiss den Schmerz. 3, 4, 4, 5. Mach es kaputt, was dich kaputt macht. Flieg mit nach Bombay, streu Asche auf Pompeii. Mach es kaputt, was dich kaputt macht. Erst wirkst du es, dann beißt du es. Und dann zerkaust du es. Und dann fraß es schnell dir auf den Kopf. Geh in die Knie, zeig deine Zähne. Die Zunge in Fetzen grüllt weiter den Song. Und wer hier aufsteht, der bleibt liegen. Tatarating, tataratong. Und jetzt fühlst du dich schon viel besser. Dank. Dank. Selbst der Tod horcht und sagt: Fahre fort, kleine Nachtigall. Dank. Sagt der Kaiser. Du himmlischer kleiner Vogel. Ich kenne dich wohl. Immer musst du nun bleiben. Singen sollst du nur, wenn du selbst es willst. Und den Kunstvogel schlage ich in 1000 Stücke. Tu's nicht, zwitschert da die Nachtigall. Der hat das Gute getan, solange er konnte. Behalte ihn wie bisher. Ich werde wiederkommen. Ich singe dir vor. Erzähle niemanden, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir zuzwitschert. Dann wird's noch besser gehen. Und so fliegt die Nachtigall weg. Bei Sonnenaufgang kommt der erste Kavalier vorbei, um nach seinem toten Kaiser zu sehen. Ja, da stehen sie. Auf der Brücke. Und Smith, Captain, sagt: Guten Morgen. Die Titanic hat es nie gegeben. 1, 2. Schon viel besser. Und spuck es aus. Wieso? Zwitschert das so? Sehr selten sagen sie. Das ruft doch zum Zeitvertreib. Weil man alles beim Wort nimmt. Rufen, das ist eine gefährliche Unterhaltung. Hanna nahm Henna, Anni nahm Emma. Alles kann dies heißen und jenes. Alles mag auch etwas anderes heißen. Das Weltbild ist passé, verstehen Sie? Sprache schafft Hindernisse. Das Ding da steht rum, zwingt mich zu gucken. Da! Erst würgst du es, dann beißt du es und dann zerkaust du es. Und beim Fressen stell dich auf den Kopf. Geh in die Knie, zeig deine Zähne. Die Zunge in Fetzen grüllt weiter den Song und wer hier aufsteht, der bleibt liegen. Tatarating, tataratong. Und jetzt fühlst du dich schon viel besser. An die Lerche! Heil dir! Kein Verlust! Vogel warst du nimmer, der vom Himmel nieder. Ist das mühsam? Ist das mühsam? Tot sein? Spürt man das? Tot sein. Ewigkeit. So wenige Worte, aber viele Tage. Und so weit weg, ruft ein Kuckuck. Viele Tage. Träumen und schlafen. Wie viele? Wie viele? Federkleid, grün, Seiden. Platzt auf, entlässt Leere aus Innern. Lustlos. Lustlos. Mitten rein in stummen Raum. Maschine? Mit der Maschine. Zwitscherbereit, das Ding. Zum Kurbeln nah. Zum Kurbeln nah. Na? Na? Wie viele Jahre stirbst du noch? Unsichere Drehung? Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins, zwei. Wenige, langsame Bewegungen, Kurbel. Kein Geräusch. Eher ein Aufhören. Eher ein Aufhören. Misstrauisch. Und mit Mühe. Drehung für Drehung. Drehung x-mal. X-mal. Wankt dann weiter. Südwärts. Auf vogeldünnen Beinen. Einem. Manchmal zwei. Manchmal zwei. Tonlos. Tirelli. Tirelli in Gold gefasst. Tirelli. Tirelli. Übt sich. Übt sich. Reckt den Hals und die gespannten Sehnen. Do. Do. Mi. Re. Mi. Ohrtöne. Seligkeit der kleinen Kreatur. Pressen raus aus ihr. Uns. Ritzen zwitschernd an gewölbtem Porzellanhimmel. Dämmerig schwarz und vor sich selbst erschreckt. Vor sich selbst erschreckt. Jetzt bleibt es stehen. Das 100. Mal diese Nacht. hebt den grauen Kopf draußen im kleinen Regen. So winzig reckt sich's mit flüsternd leiser Frage: Ist denn Nacht? Ist denn Nacht? Und wir? Wir wollen mit. Mit ihm, mit. Dorthin, wo Sonne lichtgrün steht. Mit ihm, mit. Herbst und immer wieder Winter dann. Herbst. Ihrem Vogelflug entgegen. Ganz abgewendet sind wir. Nie dabei. Können nicht eindringen. Nie dabei. Kein Sinn mehr dafür übrig. Das begreift's. Das begreift's. Verschwindet endlich. Mitten im Satz. Weg. Aufgelöst. Und weg. Nicht mehr da. Ins Nirgendwo. Körper mit Schnabel eben noch geöffnet, wo zwei Satzzeichen steckten, misstrauisch zurückgelassen. Weg. Nicht mehr da. Gedankenstrich und Komma. Komma? Komma. Wo war das? Der Bursche auf diesem Bild, das Braunschweiger mal gesehen hat. Instagram oder? War das Twitter? Irgendwo im Netz. Ah ja, am Toten Meer, der trieb da auf dem Rücken und las dabei die Zeitung mit aufgespanntem Sonnenschirm. Man kann gar nicht untergehen, selbst wenn man es wollte. Dick voll Salz alles. Weil die Masse des Wassers... Nein. Das Gewicht des Körpers im Wasser gleich ist dem Gewicht des... Oder war es das Volumen gleich dem Gewicht? Gibt jedenfalls ein Gesetz dafür oder so ähnlich. Physikschneider auf der Oberschule, der immer an den Nägeln gekaut hat. Was ist Gewicht denn wirklich, wenn man Gewicht sagt? 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat pro Sekunde. Gesetz der fallenden Körper. Pro Sekunde fällt alles zu Boden auf die Erde. Ist die Schwerkraft der Erde. Die ist das Gewicht. Jetzt zwitschert es. Ah, wie es den Hals reckt und denkt. Denkt. Sich Gedanken zurechtlegt. Dem Vergnügen der Synapsen hingibt. Das ist, was nicht sein kann. Und es tut, was nicht geht. Nur, damit man hört, hinhört. Rein. Hört. Zur Kenntnis nimmt. Weil der Mann Hanna immer nahm nur Henna. Nie nahm sie Hummer. Herr Mann, der Mann annahm. Weil die Gundel immer den Hammer nahm. Nahm die nahm Dole Emma an den immer Kiemen. Weil der Mann nahm Emmy immer Hanna nur Hermann. Nahm Henna. Nahm sie Hummer. Der Mann nahm den Gürtel der Gondel zur Gurgel, nie nahm er Henna, weil Hanno die Honda von Gunda nahm. So können wir nicht weitermachen. Ein Nest bauen. Ein Nest bauen. Nein, das geht über die Kräfte. Logisch! Logisch! Logisch! Ein Nest bauen! Endlich! Endlich! Ein Nest bauen. Und über den Horizont. Über sich selbst hinaus. Logisch sein. Sie. Sie. Zurück zur Familie. Logisch, zurück zur Familie. Kuckuck. Nein. Logisch. Kuckuck. Ein Nest bauen. Das geht über die Kräfte. Über die Kräfte. Aber das geht doch über uns selbst hinaus. Im Grunde sind nur wir uns am Ende. Am Horizont sind nur uns, wir am Ende. Im Grunde gibt es nur uns. Uns. Taratating, taratatong. Und darum singst du deinen Song. Karl Wilhelm Otto war schwerer als Luft. Die Luft, die geringe Dichtigkeit der Luft, gestattete es Karl Wilhelm Otto nicht, darin zu schweben. Zu schweben oder herumzuschwimmen. Zu schwimmen, wie es ein Fisch im Wasser vermag. Karl Wilhelm Otto war schwerer als Luft. Fliegen war für Karl Wilhelm Otto nichts weiter als eine beständige Überwindung derjenigen Kraft, mit welcher die Erde alle Körper, also auch all ihre Geschöpfe, anzieht. Der fliegende Vogel spottet diese Anziehungskraft, vermöge seiner Fliegekunst und fällt nicht zurück auf die Erde. Karl Wilhelm Otto war in diesem Sinn kein fliegendes Lebewesen. Karl Wilhelm Otto war schwerer als Luft. Für ihn war Fliegen ein dauernder Kampf mit der Anziehungskraft des Bodens unter ihm. Schon das Ohr. Das Ohr, verriet Karl Wilhelm, ob er es im Fahrtwind mit reineren Wellenbewegungen oder mit vielen kraftzehrenden Nebenwirbeln zu tun hatte. Im Vorwärtsfliegen sah Karl Wilhelm den eigentlichen Zweck des Fliegens. Und daher würden die Vögel mit ihren Flügeln in der Luft meistens eine Bewegung machen, welche nicht bloß von oben nach unten, sondern gleichzeitig vorwärts gerichtet ist. 2. Fliegen auf der Stelle. Am nächsten Morgen, 2 Uhr, ging Braunschweiger in Position für die Feldlerche. Und um 2.15 Uhr stieg der Vogel über einem seiner Mikrofone nach oben. Die Stadtgeräusche störten nicht übermäßig und nachdem er 1,5 Minuten am Himmel war, wechselte er hinüber zum nächsten Mikrofon, etwa 30 Meter entfernt. Dadurch war es Braunschweiger möglich, alles aufzuzeichnen, was der Vogel sang. Und seine Verwunderung hörte niemals auf, dass dieser kleine Vogel in den Himmel stieg, immer höher und dann niedersank, ohne seinen Gesang jemals zu unterbrechen. An die Lerche! Nur Braunschweiger sprach leise Shelleys Gedicht im Halbdunkel neben mir. An die Lerche. Heil dir. Geist voll Lust. Geist voll Lust. Vogel warst du nimmer, der vom Himmel nieder. Aus vollem Herz strömt immer mit ungelernter Kunst die Wogen seiner Lieder. Immer schwingest, durch der Lüfte reich und immer singend steigst und immer steigend singest. Zeit ergibt sich. Einfach so. Einfach so. Tag und Nacht. Und Nacht, dann Tod. Vorher wie nachher. Dann Tod. Er findet sich selbst. Er findet sich selbst. Ah. Fester Körper ist die Zeit. Zeitmasse. Keiner kann da Ordnung erwarten. Aber Kurbeln erzeugt Ordnung. Jede Umdrehung folgt andere Ansicht. Klick. Klack. Klick. Klack. So leben wir und nehmen trotzdem immer Abschied. Den Hals reckt. Jetzt zwitschert es. Walterchen Dunkers dreht sich. Walterchen Dunkers. Elisabeth Schneidewind und Fräulein Vogel. Elisabeth Schneidewind. Horst Lasowski dreht sich vorbei. Und Fräulein Vogt. Reicht Volker vom Rhein die Hand. Volker vom Rhein dreht sich weg. Horst Lasowski dreht sich vorbei. Horst Lasowski dreht sich um. Eine Hand in der Tasche, Houdini, entfesselt. Dreht sich vorbei. Axel Ockert, Josefa Manew, Felix und Maria Weintraub. Horst Lasowski und Wilfried Wetzlau. Janine Spasowa und Wilfried Wetzlau fahren mit dem Bus. Linie 19. Linie 19. Drehen sich um. Lauschen dem Kuckuck. Angewandte Geometrie, das alles. Und eventuell C-Dur. C-Dur. Aber erklärt das die Vorzüge der Artistik? Hey, Companiero, was soll das Gejammer? Wer nicht kämpft, bleibt eben liegen. Tarata-ting, tarata-tong. Und darum singst du deinen Song. Lass deinen Körper schwarz bepinseln. Vergiss das Drecknest und den Dreck im Nest. Oh, Baby, Baby, balla, balla. Flieg einfach auf die Fidschi-Inseln. Hinlegen, mach deinen Rücken frei. Tarata-ting, tarata-tong. Ach, liebe, alte, deutsche Lorelei. Und darum singst du deinen Song. Raff-Boom aus den 60s. Standby-Ticket rauf zum Mars. Nimm die vor zwei, ab Peenemünde. Back to the 40s fliegen. Hey, Companiero, was soll das Gejammer? Wer nicht kämpft, bleibt eben liegen. Zwei Kugeln sind noch in der Kammer. Eine für Papa, eine für die Mama. Gegenwart ist Haut in Fetzen. Oben immer IBM und unten läuft die Pisse raus. Ein kalter Speisesaal im Regen. Nur Backstage riecht's nach Reality und leer. Siehste? Ja, so geht das hier. So sieht's hier aus. Komm mit an Bord. Komm mit an Bord. Komm auf die Titanic. Hol dir das Drama. Genieße die Panik. Twittering Machine. Hörspiel von Klaus Bulat. Mit Bibiana Beglau, Felix Göser, Katharina Sattler, Moritz Kienemann, Nils Rovira Munoz und Nils Strunk. Musik Another Plus. Ton und Technik Josuel Teegarten, Anke Schlipf und Martin Vögele. Regieassistenz Katrin Herm. Komposition und Regie Klaus Bulat. Produktion Südwestrundfunk 2018. Dramaturgie Manfred Hess.